Deutschlandfunk. Hörspiel. Das Hörspielprogramm des Deutschlandfunks im Oktober ist dem Dichter und Dramatiker Volker Braun gewidmet, der sich wie kaum ein anderer Gegenwartsautor mit deutsch-deutscher Geschichte befasst hat. Der Regisseur Jörg Jannings hat den Prosatext »Die Geschichte von den vier Werkzeugmachern« 1999 für das Hörspiel bearbeitet. Volker Braun schrieb zu seiner Erzählung: »In der berühmten Geschichte vom dicken Holzschnitzer, einer wahren Begebenheit aus dem Florenz von 1410, macht der Baumeister Brunelleschi mit Hilfe der halben Stadt den ein wenig zur Einfalt neigenden Freund Manetto glauben, er sei ein gewisser Matteo, ein verschuldeter Tagedieb, den man in den Kerker führt. Spätestens, wenn der Streich in die Werkstatt greift und alles Gerät durcheinander wirft, musste ich an das Missgeschick der ostdeutschen Tischler und Metaller denken, deren Werke platt gemacht und die ihrer Identität verlustig gesprochen werden. Und das umso leichter, als sie ohnehin unsicher und angemaßt war. Sie sind nun nicht mehr sozialistische Eigentümer, nicht mehr die herrschende Klasse, das Kollektiv. Es wird ihnen dafür die Freiheit gegeben. Der Stoff hat den Humor der jetzigen Verwerfung aller Sicherheiten und Substanzen, das Thema der Verlust der sozialen Zugehörigkeit auf der freien Wildbahn, der Umtausch der Zeitalter in den Wechselstuben, die Identitätskrise der Gattung in der Industriegesellschaft. Im Anschluss daran bringen wir wieder unseren monatlichen Hörspielkalender. Mit Staunen, mit Schaudern las ich die Geschichte vom dicken Holzschnitzer Manetto aus Florenz, dem einige Kollegen vom Bau, weil er sich einmal nicht am Stammtisch einfand, einen Streich spielten, indem sie ihn glauben machten, er sei ein anderer geworden, ein gewisser Matteo, worüber er fast den Verstand verlor. Als ich an die Stelle kam, wo er in seine Werkstatt trat, in der er alles durcheinander geworfen sah, war mir der alte, wahre Vorfall plötzlich seltsam vertraut, dergestalt, dass ich einen neuen Verstand, bei dem nicht einem, sondern vielen mitgespielt wird, von der Geschichte und mit mehr Grund. Volker Braun, die Geschichte von den vier Werkzeugmachern. Im Osten Deutschlands lebten vor der Wende nicht eben vergnügte und im Ganzen geistlose Leute, alle mit irgendwas beschäftigt, das sie nicht froher machte, Arbeit, die, obwohl alle an ihr beteiligt waren, wenig bewirkte, und das war ihr Unglück. Über das aber nicht gesprochen wurde in den Zeitungen und sonstigen Verallgemeinerungen der Regierung, die immerfort Arbeitskräfte suchte. Massen. Massen, um sie zu begeistern. Diese amtliche Anstrengung für nichts oder wenig wurde zuletzt als Hohn empfunden. Die Aufmärsche und Ansprachen, in denen sie paradierten, ohne zu Wort zu kommen. So geschah es, dass sie aus Verzweiflung oder sonst einem Humor, den sie behalten hatten, von selbst auf die Straße gingen, wo sie am breitesten war. Und bald einige, bald ihrer mehr, durch die Innenstädte zogen, um sich überhaupt bemerkbar zu machen. Es hatten sich schließlich Hunderttausende nach der Arbeit eingefunden und all ihren Witz... das, was wir können. Und darauf bestehen wir dann. Und all ihren Witz zusammengenommen auf Tafeln und Transparenten. So standen sie ruhig beieinander und waren vorhanden. Wie nicht vorhanden war an diesen Tagen eine Brigade von Werkzeugmachern aus der Vorstadt Schweineöde. Man fragte sie in der Kantine der Fabrik, warum sie abseits blieben bei dem Weltgeschehen. Sie schwiegen. Sie schwiegen. Sie ließen sich wie eh und je nicht aus der Reserve locken. Die Geschichte hatte sie bisher glimpflich behandelt, wenn nicht erhoben. Sie schienen sie höchstpersönlich bevorzugt zu haben. Ihre Werkstatt lag in sauberen, sonnendurchfluteten Stuben aufgeräumt, als sollte sich jeder, der mit einem Auftrag kommt, überlegen. Sie arbeiteten ohne Plan und Norm, wie Künstler. Und es war ja eine Kunst, sich für jedes Teil etwas einfallen zu lassen. Zumal es an allem mangelte. Sie profitierten von dem Mangel. Man war auf findige Burschen angewiesen. Sie durften sich das Tempo selbst bestimmen nach ihrer Lust und Laune. Sie machten sich in der Lage, nicht tot. Sie zogen es vor, zu leben. Vor Jahren hatte man einen Brigadier zu ihnen gesteckt, einen Genossen, der aber nach 2 Wochen die Regeln lernte. Die sind ein Klüngel, immun gegen die Politik, die kann man nicht rannehmen. Warum? Die haben schon den Kommunismus. Die haben schon den Kommunismus. Er war ein klassenbewusster und einfältiger Mann und sie waren Arbeiter. In ihrer Fabrik, sie herrschten, wie man sah, darin. Sie waren besondere Leute, die sich Einfalt leisten konnten. Sie hatten einen Beruf, den sie behalten durften ihr Leben lang. Wie ihre Gedanken, grinsend für sich. Sie waren, wussten sie, eine Macht. Sie mussten sie nicht demonstrieren. Sie versäumten also, auf die Straße zu gehen, kühn genug, der Geschichte freie Hand zu lassen. Worauf die Geschichte, scheint es, sich mit ihnen einen Scherz erlaubte, wie zur Strafe dafür, dass sie nicht gekommen waren, so dass sie sich bald nicht wiedererkannten und glauben mussten, nicht mehr sie selbst zu sein. Sie begann so. Kurz nach dem Auftritt der Massen wurde die Mauer, der sogenannte Schutzwall. Kurz nach dem Auftritt der Massen wurde die Mauer, der sogenannte Schutzwall, geöffnet. Halb aus Versehen, indem der verständliche Beschluss missverständlich, voreilig vorgelesen wurde von einem unfreiwilligen Eulenspiegel. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich eine. Ist die. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Von einem unfreiwilligen Eulenspiegel, wie er im Apparat nicht zu erhoffen war. Man nahm das Papier für bare Münzen. Und einer setzte einen Fuß hinüber und kein Schuss fiel. Und er zog den anderen Fuß nach. Ich möchte erst mal was rüber in meine alte Heimat. Einfach nur gucken, ich habe mal in der Oppelner Straße gewohnt, ja, als Kleinkind. Ja. Ich möchte einfach nur sehen, soll sich ja viel verändert haben. Ich habe meine Verwandtschaft angerufen, meine Freunde angerufen, die erwarten mich jetzt drüben. Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, das ist so ergreifend, ich kann ja nicht mehr, das ja. Also ich bin fertig. Und er zog den anderen Fuß nach vor den fassungslos aufatmenden Wachposten. Schon dieser komische Vorgang hätte können Stutzen machen, denn in dem kleinen Land, das sich eben reckte, innen und in Bewegung kam, war nun kein Halten mehr. Und statt zu retten, begann alles zu rennen. Und ein zweites Ereignis trat ein. Die harte Währung durfte passieren in das aufgeweichte Gelände. Von gepanzerten Fahrzeugen, den armen Sparkassen, angeliefert. Also für Sie ist die Westmark Wohlstand? Ja, solange man Arbeit hat und halbwegs gesund ist. Ach, das macht doch heute Spaß. Heute stehen wir ja an. Den armen Sparkassen, angeliefert, vor denen Bewaffnete postiert waren, wie um den Ernst der Lage zu verbildlichen. Nur war man jetzt erst recht auf den Spaß aus an der Geschichte und fragte zu Recht nicht, wo ihre oder irgendeines anderen Absicht läge. Die Werkzeugmacher blieben in diesen Wochen nach Feierabend in ihrem Raum zusammen und verfolgten sie an dem alten, unter einem Verschlag installierten Fernseher. Sie saßen unbeweglich. Du kannst wohl besser werden, wenn man ihn heute Sie saßen unbeweglich in ihren Schaukelstühlen fest. Unvermeidlich waren sie ein wenig dick geworden. Mit zufriedenen, flauen Gefühlen. Und dieses Zusammenharren dünkte ihnen selber seltsam, weil sie ahnten, dass irgendein weiterer Vorfall sie auseinanderreißen müsste in ihre Einzelteile. Der Brigadier Mattes mit Namen äußerte in seiner Einfalt, es sei etwas passiert. Es ist etwas passiert. Ein Schritt fort. Genauer kann ich es nicht sagen. Was für alle ein Schritt fort bedeute, genauer konnte er es nicht sagen. Die Kumpane zwinkerten sachverständig, es würde ihnen auch bei diesem Auftrag etwas einfallen, wenn man sie herzlich bitte. Wer wären sie denn? Sie beschlossen, hinzuwarten. Die Geschichte ging aber ihren unerwarteten Gang geradewegs in die Fabrik. Die mit der Arbeit belastete Leitung wurde abgesetzt, der herrenlose Besitz der Treuhand unterstellt und einem Interessenten überlassen, der die Kaufsumme lösen konnte. Als Mattes und seine Männer vor ihn geladen wurden, früher die Leitung hatte sich zu ihnen bemühen müssen mit ihren kleinen Anliegen, wurden sie gar nicht weiter gewürdigt. Er wies an, dass sie nach Normativen zu arbeiten und Leistung zu bringen hätten. Mattes, der das Wort führte bei solchen Treffs, wurde über den Mund gefahren, einen Brigadier gäbe es nicht, das Sagen habe der Chef. Brigadier? Gibt es nicht, Sie. Sie hörten sich amüsiert mit Sie angesprochen und als Untergebene behandelt und standen beschämt mit roten Köpfen. Hatte man Sie nicht erkannt? Wusste man nicht, mit wem man zu tun hatte? Wie unentbehrlich Sie waren? Wie wichtig Ihre Kunst? Mattes, der dem Chef noch eine Chance geben wollte, trat einen Schritt vor und rief, wir? Wir sind die Werkzeugmacher. Der überhörte die Dreistigkeit und fragte, als hätte er nichts begriffen, was denken Sie, wer? Was denken Sie, wer Sie sind? Und wandte sich an den Kaderleiter, der durch welche Gefügung immer sein Vertrauen hatte. Die Wichte. Da wird aufgeräumt. Ist das klar, meine Herren? So abgespeist blieb ihnen draußen eine Weile das Maul offen. Und sie sagten sich jeder, in dem Ton hätte sie einst keiner anreden sollen. Und der Brigadier, den es nicht mehr gab, wollte gegen die Türe schlagen. Aber in dem Moment der Geschichte kamen ihnen einige Drahtschneider entgegen, die durch die Wand gehört hatten und sagten, ja, ihr werdet wohl gerne den berühmten Werkzeugmacher, den zweiten Anwalt. Ihr werdet wohl gerne den berühmten Werkzeugmacher. Ja, werdet ihr gerne den berühmten Werkzeugmacher. Jetzt zweiten Anwalt. Und sie gingen vorbei. Jetzt zweiten Anwalt. Und sie gingen vorbei, sich das Lachen verbeißend, und die dicken Männer schlichen vom Flur. Aber während sie in der Werkstatt die Wunden leckten, geschahen draußen große Dinge. Der neue Eigentümer griff durch. Es würde viele erwischen. Auch den Werkzeugmachern, die schon halb gefügig waren, flatterte die bedrohliche Ankündigung auf den Tisch. Sie marschierten nach Schichtschluss in das Bürogebäude und schritten an der Sekretärin Meier wie gewohnt vorbei. »Ach, die Wichte«, murmelte der Chef, der sie wieder falsch einschätzte. »Hinaus! Sehen Sie nicht, dass wir arbeiten? Sie haben hier genug.« Er wollte sagen, Schaden gemacht. »Hör zu«, sagte Mattes kaltblütig. »Hör zu, du bist an der falschen Adresse. Wir arbeiten wohl nicht.« Und der versammelten Geschäftsführung zur Kenntnis. »Wir sind Bestarbeiter, Erfinder. Ohne uns läuft hier nichts. Wir sind Werkzeugmacher und keine Wichte.« Die Versammlung betrachtete sie jetzt wie eine neue Rasse, die ein wenig redselig ist. Und ihr Eigentümer führte sie vor. »Wir sehen, was hier gelaufen ist. Sie haben die Arbeit erfunden. Bestarbeiter in der Misswirtschaft. Heruntergewirtschaftet die Bude. Ich kann da zwischen Arbeiter und Simulanten unterscheiden. Passen Sie auf, dass Sie nicht wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen belangt werden. Am besten Sie verschwinden und wir vergessen, dass es Sie gegeben hat. Ihr Arbeits... Er korrigierte sich. Ihr Verhältnis ist beendet. Das hörten die Viere, dicke, erwachsene Männer. Sie hätten den Laden in Klump schmeißen können und wussten nicht, wem die Worte galten. Ihnen allen oder ihrem Brigadier, und sie standen benommen brav stille. Als Mattes am nächsten Morgen in das Werk wollte, wurde er vom Pförtner, der ihn eben noch den Finger an die Mütze stippend grüßte, wohin? Nach dem Wohin gefragt. Mattes fuhr der kalte Schreck in die Glieder und er hielt verrenkt an. Woher denn? Woher fragt er wohin? Kennt er mich nicht? Bin ich ein Fremder, der sich hier verlaufen hat? Der Pförtner aber, der seine Anweisung hatte, stellte ein Bein in den Gang und Mattes sagte mit belegter Stimme: Ich habe nur eine Sache zu regeln. Ich habe nur eine Sache zu regeln, das dauert nicht lange. Du darfst nicht passieren. Und das regelt sich alles ganz von alleine, denn du bist nicht der Einzige, den es erwischt hat. Nun stippte Mattes seinerseits die Hand an die Stirn, gleichgültig wofür der ihn halten mochte, und wich wie unbeteiligt aus dem Gedränge. Es war auch nicht nur seine Geschichte, und sie ist soweit bekannt. Es war nur die Frage, wie weit sie den Spaß treiben würde. Er hockte sich auf die Bordsteinkante und starrte in den Straßendreck. Und was? Und was, sagte er zwischen den Zähnen. Und was, wenn wir wirklich Lichte sind? Dafür sprach einiges. Hatten sie doch ein Gewicht verloren. Arbeitslose Wichte. Wie aus sich selbst hinausgeworfen. Was hieß denn das? Arbeitslos sein. Wenn er früh nicht sein Täschel packt und seine Stullenbüchse und nur zum Schein die Erde tritt? Und wo er hinschleicht, ist sein Platz besetzt oder die Maschine stillgelegt? Und wenn er sie einschaltet, wird er sich zum Affen machen? Das malte er in seinem einfältigen Kopf aus, solange er diese Schicht dauerte. Er gedachte aber natürlich nur, seine drei Kollegen abzupassen, die für ihn ein Wort eingelegt haben würden, weil sie eine Gemeinschaft waren. Ein Kollektiv, sagte man. Die erwarteten Johann Schmidt, Heinz Schlack und der kleinwüchsige La Roche, genannt der Fels, traten pünktlich aus dem Tor in ihren blauen und rostroten Blousons und kamen auf Mattes zu, der sich sofort bemerkbar machte, mit einem Kampfschrei. Freundschaft! Mit einem Kampfschrei. Sie aber, anstatt auch zu schreien oder ihn herzlich hochzuheben, blickten ernsthaft an ihm vorbei, als kämen sie in Verlegenheit. Der hat eine Laune. Der hat eine Laune, sagte Schmidt. Ein Komiker. Ein Komiker, sagte Schlack. Ah, das war mein komischster Vormittag, bestätigte Mattes, ohne damit Anschluss zu finden. Denn sie redeten wohl nicht mit jedem. Und die Teile habt ihr geschafft? Fragte er ironisch, da er hören wollte, wie sehr er gefehlt hatte. Sie nickten. Und einen vierten Mann, sagte Mattes, um genau zu sein, habt ihr nicht vermisst? Sie wiegten behutsam die Köpfe. Seid so gut, sagt denen da drin Bescheid, dass man es mit einem von uns nicht machen kann und er auf seinem Recht besteht und sie sich Widerstands zu gewärtigen haben. War es seine geschwollene Ausdrucksweise oder seine Einfalt überhaupt? Die drei wandten sich jetzt lächelnd weg und der Fels tönte. Was denn für ein Recht? Was haben wir denn für Rechte? Wir werden uns nicht den Mund verbrennen wegen einem. Diese kurze Rede seines Kollegen machte Mattes ganz matt. War denn alle Solidarität versickert? Dort in der Werkstatt, sagte er kleinlaut. Dort in der Werkstatt war einer, der etwas wert war. Der ist hier erhobenen Hauptes gegangen. Der soll hier herauskommen. Tja. Ob wir den wiedersehen? Wir halten die Augen offen, sagte Schmidt. Und weil sie ihn sehr mochten und ihnen nichts weiter blieb, umarmten sie den Mann und damit hatte sich für sie die Geschichte. Ihr Verhalten zeigte dem Brigadier nun klar, dass er wirklich ein anderer war. Und sie auch verwandelt waren, sonst hätten sie jetzt in der stumpfen Ecke gesoffen oder sonst wie Anteil genommen. Das war nicht Schmidt, nicht Schlack, nicht der Fels, der ihn verriet. Tatsächlich, dachte er. Wir sind hier verschwunden, nur die Bude bleibt. Heruntergewirtschaftet tatsächlich, er sah sie jetzt mit anderen Augen, des Fremden, der angewidert den verkommenen Osten erschaut. Die Wilhelminhofstraße, scheußliche, graue Fassaden, ausgebeulte Fußsteige, verwilderte Erdgeschosse. Wie leben die denn in Schöneweide, wie die Schweine? Die elenden, dicht gemachten Betriebe, deren Verfall natürlich Fortschritt. Fortschritt. Ich bin irgendwie aus der Haut. Die Fortschritt, die haben von Fortschritt geredet. Unbegreifliche Leute. Was für Schaden haben sie angerichtet. Aber wenn ich der war, dann trage ich Schuld an dem unerträglichen Anblick, den jeder andere sehen kann. Und es ist gerecht, ihn mir anzulasten, obwohl man mir einredet, dass ich ein anderer bin. Und würde ich das alles mit eigenen Augen sehen, wenn ich nicht ein anderer wäre? Über diesen Erwägungen glaubte Mattes, irre zu werden. Er zwang sich zu überlegen, wer ihnen so übel mitgespielt hatte. Die Geschichte, wie wir wissen, in der sie handelten oder die von ihnen handelte. Wem sollte er sie erzählen? Wem sollte er sie erzählen, ohne ausgelacht zu werden? Denn das Verrückte war, sie hatten in ihrer Werkstatt gelebt von dem Zustand. Jetzt wurden sie angesehen, als wären sie zuständig gewesen. Man würde sie zur Verantwortung ziehen, wie wahre Herrscher, und indem man sie bestrafte, in den höchsten Rang erheben. In eine Rolle, die sie nie gespielt hatten. Er stand auf dem Damm von der Rolle gekommen. Aber es war Feierabend und Mattes begab sich nach Hause in die Plönzeile. Luise, seine Frau, war schon vor Wochen entlassen worden, und als er so grau und verfallen in die Küche kam, als hätte er die Fassade gestreift, dachte sie sich ihr Teil und schüttelte hart den Kopf. Jetzt kommt er auch noch. Jetzt kommt er auch noch, hörte er sagen und meinte, sie kenne ihn nicht. Er ließ sich auf der Banke nieder und erzählte der Person seinen Fall. Aber Luise kannte die Geschichte, denn auch das Transformatorenwerk war abgewickelt wie eine Spule. Sie hatte die Umwandlung hinter sich und hatte sich abgefunden. Oder würde abgefunden werden. Sie sagte also zu ihrem Mann: Jeder denkt, es trifft den anderen, bis er selber der andere ist. Ja. Ja. Ja, rief Mattes elektrisiert von der Offenheit Luises. Also ist es so. Was soll ich nun tun? Aber sie ging nicht auf den anderen ein. Oh, verlier nicht den Kopf. Was ist passiert? Du tust ja so, als ob die Welt untergeht und morgen sehen wir weiter. Das waren bloße Worte, die ihm wohltaten. Er blieb am Morgen, als die Uhr schrillte, steif im Bett liegen mit halbgeschlossenen Augen. Und auch Luise haftete zu seiner Verwunderung in den Federn und drehte sich wohlig hin und her. Sie mahnte ihn nicht zum Aufstehen, und jetzt griff sie in sein Gesicht und prüfte wohl, wen sie da liegen ließ. Mich nicht. Mich nicht? Ich habe andere Sorgen. Aber die hatte sie auch und vergaß sie ganz, seit sie zu Hause hockte, vor dem Spiegel, weiß geschminkt, und sich pflegte und spazieren ging mit der Einkaufstasche. Sie kannte sich in Lebensläufen aus, den Kaderakten, die sie geführt, die sie in der Hand gehabt hatte. Als Mattes die Hand spürte, die ihm über die Stirn strich und ihm dann die Nase zuhielt, kam er sich wie so ein aufgeblättertes Bündel vor, das sie durchlas, sodass er sie fragen könnte, was mit ihm geschehen sei. Und als er ansetzte und den Mund aufmachte, gab sie ihm Auskunft. Komm, vergiss. Und sie drängte sich an ihn oder den, in dem sie sich auskannte und der nicht gewohnt war, den Vormittag hier zu verbringen. Er musste zur Sache kommen und sagen, was ihn bedrängte. Und lag es nicht nahe, es bei ihr zu versuchen? Nein, sagte er. Nein. Nee, das vergesse ich ja. Damit kann ich leben. Oder liegen, da lang. Aber das ist jetzt ein anderer Fall, wie es ihn nie, vielleicht nie in der Weltgeschichte gab. Er hatte sich mit diesen Worten aufgesetzt und Luise sah sich in ein Gespräch gezogen, bei dem es nicht genügte, die Lippen zu bewegen. Denn da müsste einer zuhören können und nicht am ganzen Leibe zittern wie der arme Mattes. Was meinst du mit diesem Fall? Kein Fall für zwei, dachte sie spöttisch. Dass du außer dir bist? Hm. Nee, nicht ich nur. Wir alle. Mathis versuchte ihr klarzumachen, was ihn verwirrte. Dass sie gestern noch gefragte Leute waren, von denen es hieß, sie müssten gepflegt werden. Werkzeugmacher. Und heute? Wichte. War das je vorgekommen, dass die herrschende Klasse so entmachtet wurde und verwandelt in den letzten Dreck? Luise, die den Mann nie so hatte reden hören mit solchen nackten Begriffen, lehnte sich ins warme Deckbett zurück. Mit diesem Morgen war, da Mathis die Sache derart zusetzte, nichts anzufangen. Es reizte sie aber, noch eins draufzusetzen aus ihrer Sachkenntnis. Sie hatte ja zu den Ereignissen beigetragen, als sie die Tüten verteilen musste im Trafowerk, die Abwicklungstüten. Der Fall ist nicht so ungewöhnlich. Waren nicht dein Vater und mein Vater ein Herrenvolk, das die Welt eroberte? Und dann wurden sie gefangen, durch Moskau geführt. Man hat ihnen den Verhungernden eine Suppe verabreicht, sodass sie sich beschissen und stanken wie die Bestien. Der Rückblick widerte ihn an und gab ihm zu denken. Und die Untermenschen waren die Sieger. So etwa. Man musste sie dafür halten. Und wer sind jetzt die Sieger? Diejenigen, die uns herumführen werden und beweisen, dass wir Bestien sind, weil es uns beschissen geht. Wär doch alles Schrott. Wär doch alles Schrott. Er saß mit hassgeweiteten Augen im Bett und wusste, dass das der andere sagte, in den er verwandelt war. Und Luise, die der Anblick lachen machte, dass es sie schleuderte, fuhr ihm in die Parade. Mancher findet sich nie wieder. Ein guter, unauffälliger Facharbeiter ist nach seiner Entlassung zum Totschläger geworden und da hat er einen Finanzdezernenten erschossen. Ein Meister, die Ruhe selber. Ein Original, der sich an seinem 50. Geburtstag als schwer vermittelbar aus dem Arbeitsamt gestürzt hat. Selbstmord oder wahnsinnig zu werden, davor ist doch keiner gefeit. Das ist das Normalste von der Welt. Aber du kannst ihm nicht helfen, wenn du ihm die Veränderung nicht an der Nasenspitze anwiesst. Und sie schaute ihm mutwillig ins Gesicht, als weide sie sich an der grässlichen Entstellung. Unterdessen hatte es an der Tür geläutet, aber Mathis schämte sich, um diese Zeit angetroffen zu werden. Ja, willst du dich verstecken? Bis zur Rente? Es läutete wieder und dringlicher. Und Luise sagte zu dem aufgelösten Mann: Nimm dich zusammen, komm zu dir. Komm zu dir. Und solche Sachen, die nicht zu bewerkstelligen waren. Also öffnete sie und im Treppenhaus standen zwei von der BGL, der Betriebsgewerkschaftsleitung. Eine resolute Frau mit der Aktentasche vor dem Busen und ein Hänfling. Und die Frau fragte, ob der arme Mathis zu sprechen sei. Luise, um Mathis Zeit zu lassen, in die Hosen zu finden, fragte zurück. Der Arme? Nun, das weiß er jetzt, wenn so mit ihm umgesprungen wird und er kennt seine Rechte nicht. Und indem sie hereintrat, er ist nämlich der letzte Dreck. Das muss ihm einer verklickern. Oder zwei. Luise wischte ins Schlafzimmer, wo Mathis in seiner Einfalt die Arme verschränkt hielt. Hast du es vernommen? Sagte sie, um ihn zu entmutigen. Du Armer! Er musste nun heraus auf seinen Schlappen. Der Unglücksrabe erkennt uns nicht. Und wir haben dich auch nie gesehen in der Versammlung, sagte die Resolute und musterte das Mitglied. Aber sie wüssten, wie einem zumute ist, der so elend und verloren ist. Und es helfe ihm nicht, wenn er glaube, er sei Werkzeugmacher, wenn er in Wirklichkeit ein Arbeitsloser ist. So schnell, hörte er sie lachend sagen, sei man am nächsten Tag ein anderer. Und nicht mehr sich selbst der Nächste, sondern ein Sozialfall. Mathis hoffte, während er in Gedanken verfiel, sie meine ihn gar nicht. Aber sie blickte unbeirrt auf seine roten Hosenträger mit der Aufschrift Glasnost und sah ja das Elend. Sie sage das nicht aus Mitleid oder aus Liebe zu ihm. Nein, es gehe ums Prinzip. Und darum, nicht weil er etwas Besonderes sei, wollten sie ihm helfen. Dass man ihm einen Strohhalm reiche. Wenn er nicht zugriffe, müsse er selbst sehen, wie er sich über Wasser halte. Mattes hörte sich diszipliniert die Ausführungen an, ohne loszulachen wie sonst in der Werkstatt. Und so viel war ihm klar, dass er ein Fall war für diese Fürsorge. Denn dass man sie ihm angedeihen ließ, bewies es ja. Der Hänfling fügte hinzu, er werde morgen um die Mittagsstunde an der Pforte stehen und denjenigen hereinschleusen. Er solle keinen Aufstand machen. Und damit gingen sie. Mattes, der noch verständig nickte, streckte die Hand nach Luise aus und sagte, Diese Bonzen, jetzt tippen sie an. Jetzt suchen sie ihren Anhang, unsere Oberschlauen. Sie bieten mir einen Strohhalm an. Ich ertrinke wohl. Er schwamm einen Augenblick in der Luft und schüttelte sich dann. Es steht ernster um uns, als man denken sollte. Man hat Tatsachen geschaffen. Man hat mein Leben vertauscht. Das kann gut sein. Da presste er sich an sie, als wollte er sie mit der Tatsache vertraut machen, mit ihrem ganzen Umfang. Sie zahlen uns aus. Aber was sind wir dann noch wert? Dann sind wir beglichen wie abgegolten. Aber wer ist an unserer Stelle? Wir sind nämlich vier. Was meinst du? Man wird uns für Gespenster halten. Eine Erscheinung. Für Geisteskranke. Ja, hat man uns nicht schon gesehen, als wir ihnen auf die Bude rückten? Und was waren wir? Simulanten. Simulanten. Simulanten. Luise amüsierte sich wie Bolle und sprang aber von einem Fuß auf den anderen. Wenn ihr vier seid, so geh doch zu den dreien, dann zählst du noch etwas, dann bist du einer mehr. Ja, sagte Mattes. Ja. Ich muss sehen, was aus ihnen wird. Und er lächelte jetzt, wenn er an Schlack, Schmidt und den Fels dachte. Wir sind eine Summe. Eine große Summe. Und keinem wird es schlechter gehen. Derart redeten sie und verbrachten aufgeregt den Tag. Den übrigen Werkzeugmachern, die an sich gedacht hatten, erging es aber wie anderen. So entwickelte die Geschichte ihren Humor, indem sie einfach weiterging. Als Mattes am Nachmittag zu ihnen stieß, hatte er ein Formular unterschrieben. Mit seinem Namen, das war die Bedingung. Und seine Klaue war ein fremder Krakel. Frau Meier hatte in den Flur gerufen. Ist hier wer wegen der Aufhebung? Und er war vorgetreten, hatte vor der Meier einen Halt gemacht und war aufgehoben worden. Aufgehoben? Welches Wort er wie eine Medizin auf der Zunge wälzte. Es schien ihm, er sei gut damit weggekommen und er lief, als sie wirkte, berauscht durch die Pendeltüren. Seine Werkzeugmacher saßen in ihren Sesseln wie hineingeborgt. Seht ihr, sagte er. Seht ihr, ich bin ein Wicht, aber darum wird mir eine Menge Geldes gezahlt. Sein geschwollener Ton provozierte sie wieder und Schlack fragte scharf, warum er immer erzählt habe, dass sie die Eigentümer seien von dem Eigentum. Habe er sich in die Tasche gelogen? Oder aller Welt was vorgemacht, damit man sie machen lasse. Du hast da was verwechselt, spottete Schmidt. Jetzt haben sie uns am Arsch, sagte der Fels. Und zeigen uns, dass wir kein Leben hatten. Und zeigen uns, dass wir kein Leben hatten. Mattes schwieg klugerweise. Das hielt aber die Kollegen nicht ab, die Angelegenheit breit zu treten. Wir alle haben's verwechselt. Wir dachten, wir haben Arbeit. Es war Kinderei. Es ist vorbei. Wir haben die Vergangenheit mit der Zukunft verwechselt. Aber nun weiß man, was kommt. Du meinst, wir haben die Herrschaft mit der Bequemlichkeit verwechselt? Wir haben uns zur Herrschaft bequemt. Wer einen Schaden gemacht hat, soll auf uns Spott sorgen. Und das werden auch andere übernehmen. Die nichts davon verstehen. Wer sie so bedrückt reden hörte, seine dicken, eigensinnigen Männer, und ihr Witz war wie vom Sturm entwurzelt, war es Mattes doch unheimlich und er glaubte zu träumen. Sie ließen sich das Brot von der Wurst nehmen. Sein Problem war, dass er schon aufgewacht war und es war heller Tag. Es war unglaublich, aber wahr. Sie waren verwandelt. Und der Fortgang des Traums bewies es. Schmidt sagte nämlich, wie wäre es? Wie wären das, wenn wir in Hungerstreik treten? Auf so einen Gedanken wären sie im Leben nicht, im bisherigen Leben nicht gekommen. Sie kauten ihn durch. Aber bei ihrer Beleibtheit schämten sie sich. Denn wie lange, dachten sie einfältig, würde es dauern, bis sie dünne sind? Jahre. Sie würden verhungern, bis es einer merkt. Auf dergleichen Aktionen waren sie nicht vorbereitet. Sie leerten, weil die Luft trocken war, das kleine Lager Bier und rauchten ihre Zigarren. Und Mattes, nicht mehr der Brigadier, träumte davon, es ihnen durchgehen zu lassen, und also schwieg er. Es war schon nicht mehr ihre Welt. Sie trafen sich fortan in einer neuen Einrichtung, dem Arbeitsamt. Aber während sie sonst bei ernsten Anlässen gemeinsam eingetreten waren, darin hatte ihre ganze Macht bestanden, wurden sie jetzt einzeln aufgerufen. Und jeder drängelte, als wäre ein böses Fieber in ihn gefahren, um der Erste zu sein. Und der Zweite wie der Erste und der Dritte bestand darauf, Werkzeugmacher zu sein, zu nichts anderem fähig, befugt und beflügelt. Und darauf hingewiesen, dass sie Arbeitslose seien und sich nach dem Angebot zu strecken hätten, verfielen sie in einen zornigen Wahn. Die Angestellten belustigte dieses Syndrom und sie dachten Wunder, was für ein Beruf das gewesen war. Werkzeugmacher. Nur Mattes, seiner selbst nicht sicher, gestand der Beraterin, die ihn verarztete, gleich wie unter Zwang, ich bin ein Arbeitsloser, ich bin ein Arbeitsloser. Und wenn sie ihn fragte... Und du bist Werkzeugmacher? Nee, das bin ich nicht. Das war mal. Nein, das bin ich nicht, das war einmal. Obwohl es in den Papieren stand. Wann es sich denn geändert habe, fragte sie. Und er sah sie groß an. Als ich verwechselt wurde. Von wem denn? So ging sie auf ihn ein. Ja, wenn ich das wüsste. Das ist eine lange Geschichte. Sie konnte nicht anders, als seinen verwirrten Zustand, selber lachend, dem Vorgesetzten zu melden, einem schlichten Westdeutschen, der sich den Vogel durch die Tür besah. Wen haben wir da? Wissen wir es? Mattes war unschlüssig, ob er dem Mann die Wahrheit sagen oder mit der Wirklichkeit kommen sollte, und blinzelte und legte die Faust auf den Mund. Der Beamte verdeutete die Regung und wandte sich an La Roche mit der Frage, ob es mit Mattes ganz richtig sei. Ob richtig oder nicht, das hängt vom Standpunkt ab. Und Ehrfels glaube, Mattes meine, es ist falsch. Der Beamte begriff die Antwort nicht. Er weiß, dass er nicht in Ordnung ist? Wenn so das ist, der weiß, dass die Ordnung nicht wiederkehrt. Wo wir wussten, wer wir waren. Angesehene Leute. Der Beamte schaute weg. Die man behandelte und pflegte. Wir hatten mehr Glück als Verstand. Aha, sagte der Beamte. Aha. Aha. Eine Stelle. Eine Stellung in der Gesellschaft. Wer das mal geglaubt hat, hat einen Knacks weg, auch wenn es ihm später besser geht. Da bleibt was zurück. Seht zu, dass er ihm einen Job verschafft, sonst trauert er ewig dem Alten nach und stirbt mit dem Lied auf den Lippen, wacht auf, Verdammte dieser Erde. So aufs Schlimmste vorbereitet, denn woher die Arbeit nehmen? Kümmerte sich der Beamte um die Angelegenheit, die, wie er wusste, weit verwickelt war und Tausende betraf. Nur hier die ungeeignetsten, undankbaren Kunden, denen vielleicht nicht einmal mit Arbeit zu helfen war, die sich selber suchten, weil sie sonst wo geblieben waren, in verschollenen Betrieben und Verhältnissen, die sie nicht zurückwünschen konnten und doch entbehrten. Das war eine komische und grausame Geschichte. Denn sie klebten an irgendwas, das ihnen immer gleichgültig war. und von dem er sie nun gewaltsam lösen musste. Einem alten Leim. War es ihnen denn gut gegangen? Bekam sie nicht als Arbeitslose mehr auf die Hand als einst für die Arbeit? War es Arbeit oder nicht? Sie waren endlich Menschen. Und jetzt, da sie es waren, schlossen sie verstockt die Augen oder den Mund mit der Faust. Werdet Menschen, flehte er in die Visagen, findet euch ab. Es ist zu eurem Besten. Aber sie willigten ein und nickten und machten nur einen Vorbehalt. Einmal noch, ein einziges Mal, wollten sie Werkzeugmacher sein. Aber warum? Aber warum? Wollt ihr die Geschichte noch schlimmer machen? Hört auf, sagte er, auf euren Vorstellungen herumzureiten und der Welt eine Vorstellung zu geben, über die sie nur lachen kann. Dass sie nun Menschen waren, meldeten auch die Medien. Mattes saß Abend für Abend süchtig vor dem Fernsehgerät, das ein infames Gedächtnis hatte. Ist diese Stadt noch zu retten? Eine chronische Krankheit. Aber sie sagten, sie kriegen die Kirche. Dass ein infames Gedächtnis hatte und alles Elend endlich vor Augen stellte, dass er hatte leben müssen. Er hatte es nicht so erlebt, nun sah er, wer er gewesen war. Das stimmte mit der Erfahrung überein, die er eben gemacht hatte, als er ausgetauscht wurde. Er musste auch seine Erinnerung wechseln wie ein Straßenschild. Sie wurde ihm mit Fleiß vorgeführt bis zum Überdruss, bis er sie vergessen konnte. Er wurde davon so müde wie sonst am Werktag nicht. Er lag angelötet vor dem Kasten und Luise konnte ihn nicht ins Bett bewegen. Er hatte hier eine Arbeit, die ihm alles abverlangte. Alles, was er geglaubt hatte. Es war eine Lust, sich der Wahrheit zu unterwerfen und von den Tatsachen verführt zu werden, weil sie nackt sind. Er suhlte sich in dem Schlamm. Der Beamte hatte gleichwohl Erkundigungen eingezogen und, wie man Gräber aufsucht, die alte Arbeitsstätte gefunden. Es bewegte sich da was und Stellen waren ausgeschrieben. Es brauchten sich nur die Toten herumzudrehen. Die Geschäftsführung hatte ihm die Absicht gesteckt, auf jüngere Leute zurückzugreifen, die das Leben noch vor sich hatten und weniger Lohnkosten verursachten. Der anderen wurde nicht gedacht. Ihre Geschichte sprach sich eben darum herum. Die Redaktionen ließen sich den Spaß nicht entgehen und unterrichteten die Allgemeinheit über eine besondere Truppe, die ins Abseits geraten war, die man abgeschafft hatte. Mattes glaubte seinen Augen nicht, als er sich auf dem Bildschirm festgehalten sah. Aufnahmen von der Brigadefeier und verwackelte Aufzeichnungen. Verwackelte Aufzeichnungen, die man ausgebuddelt hatte. Das war zum Lachen. Das war zum Lachen. Der Eigentümer behielt aber seine ernste Miene und stand nicht an, den Betreffenden eine Chance zu geben und sie in den Betrieb zu integrieren, wenn sie hineinpassten. Aber als was? Als wer? Dachte Mattes aufgeregt vor Freude und Sorge. Bin ich der, an den Sie denken, weil er alles vergessen kann? Oder das, was jeder denkt, sodass ich vergessen bin? Er flog die Nacht im Fieber. In derselben Ära als in ihm wurde auch in der Fabrik alles umgestürzt. Man räumte den Laden auf und die alten Maschinen wurden umgerüstet oder verpackt für den Abtransport, sodass Raum entstand. Kostbare, leere Hallen. Und sich kein Schwein mehr auskannte in den Absichten des Eigentümers. Die Auflage, Arbeitsplätze zu erhalten, wurde insoweit erfüllt. Und die Werkzeugmacher fanden sich in ihrer, nein, dem seiner Firma wieder. Es traf sie das Los, im Betrieb zu überwintern. Und nun zeigte sich, was die Geschichte hergab. Sie traten also in den Hof und blickten mit glänzenden Augen um sich. Da lag das schwarze Pflaster, das Gleis, der gelbe Backsteinbau. Und eine wehe Freude riss an ihnen. Sie waren wieder da. Sie hätten brüderlich brüllen mögen. Sie stiegen hochgemut zur Meiern hinauf und wurden sogleich belehrt, sie zu sagen und die Mützen abzunehmen. Und der Chef ließ sich, sagte Frau Meier, entschuldigen. Der Chef lässt sich entschuldigen. Wofür? Wofür? Fragte Schlag. Das muss er nicht. Das muss er nicht, sagte der Fels. Sie stießen sich sacht an die Schultern, um sich zu vergewissern, dass sie sich auf den Beinen hielten. Dass sie keine Wichte waren. Aber sie waren nicht mehr sie selber. Das war nicht zu leugnen. Sie waren hier herausgekehrt worden und wehten nun stäubchenhaft herein. Da sind wir. Das sind wir, meldete richtig Schmidt. Wirklich? Frau Meier mit glockenheller Stimme und ihr Lachen begleitete sie hinüber in die alte Zuflucht, die Werkstatt. Sie wollten sich in ihre Sessel fallen lassen, aber sie fanden sie nicht. Überhaupt, das sahen sie mit einem Blick, hatte das Wohnzimmer, das jeder mit Anerkennung betreten hatte, seinen Charakter verloren. Die Pflanzenwelt, ans Herz gewachsen, war ausgerottet und ihre säuberlich in Öllappen gewickelte Gerätschaft war aus den Schubkästen gerissen und lag griffbereit. Alles Notwendige noch vorhanden, aber alles nicht mehr ihrs. Dinge, die bedient sein wollten. Sie hatten kaum durchgeatmet, als der Abteilungsleiter Lorenz ohne weiteres auf sie zukam, der sich nicht vorstellen musste, obwohl er ein anderer war als der, der ihnen nichts zu sagen hatte. Er sagte also, er freue sich, neue Gesichter in seinem Bereich zu sehen, denn hier hätten vor dem Umbruch Leisetreter residiert, die nicht auffallen wollten mit der Zigarre im Maul. Die Werkzeugmacher lachten mit Bedacht und sahen auf die Dielen. Er wolle nur nachschauen, ob sie nicht etwa zurückkämen, aber er sei sicher, die trauten sich nicht. Er musterte sie mit offenbarem Wohlgefallen. Schlack sagte, um ihn weiter in die Irre zu führen. Die sind gestorben, alle Viere. Darauf kannst du Gift nehmen. Das will ich hoffen. Lorenz in plötzlich kaltem Ton hatte das Interesse an der Diskussion verloren, als genügte es, ein Machtwort zu sprechen. Er raffte ein paar Zeitungen vom Tisch, die liegen geblieben waren, und warf sie Mattes an den Latz. Das war ihnen gelungen. Und dass sie sich bückten danach, war schon nichts Besonderes. Alte Zeitungen. Und doch war Mattes bedrückt nach der Begegnung und bei der Arbeit beschäftigte ihn, wer der war, der sie macht. Er ging dem Nachdenken auf dem Heimweg nach. Die Wilhelminhof entlang und rechts in die Edison. Zurück über die Spree, die Brückenstraße hinab, um sich umzutun. In welcher Gesellschaft bin ich? Die Lichtschriften über dem Wasser klärten im Grund alles. Ausgelöscht, aber eingestellt. Trübe, erleuchtete Läden, Gesichter, hassende Frauen, abgebürstete Männer, Penner, die hofhaltenden Anlagen. Noch nie war er so in die Schichten der Welt hinabgelangt. Jeder Schritt, den ich jetzt tue, reißt mich auf. Das Geschichte, wo sich lagern, um nicht zermalmt zu werden. Er wälzte die fantastischen und entsetzlichen Vorkommnisse hin und her. Hin und her. Mir geht's trotzdem oder deswegen wunderbar. Wer immer ich bin, ich hab alles wieder. Außer der Macht. Macht. Macht. An die er sich mühsam erinnerte, seit ihnen eine andere entgegengetreten war. Gegen die, die seine... Eine Gefälligkeit. Eine Gefälligkeit gewesen war. Eine unernste Sache. Vor allem... Ein Geschwätz. Ein Geschwätz. Jetzt wird ernst gemacht. Ein höllischer Spaß. Weil die kleine Veränderung das Weltall zerreißt. Es gelten andere Regeln. Man muss sich umstellen und überraschen lassen. Weshalb sich mein Mund... Weshalb sich sein Mund breit über das Gesicht zog. Und wer ihn kannte, meinte, einen Clown zu sehen. Von dem Gang war Mattes durstig geworden auf andere Seelen. Und er trat ein, wo er sie finden musste. Seine drei dicken Genossen saßen in der stumpfen Ecke, abgesondert an einem Tisch. Am Tresen standen Kollegen und feierten die Rückkehr und verwechselten sie aber auf ihre Art. Und Mattes Kommen änderte daran nichts. Noch ein neuer. Sieh mal an. Und die Werkzeugmacher hat man rausgeschmissen. Die waren nicht zu halten, die waren was Besonderes. Die haben sich rausgehalten und nun finden sie sich nicht rein. Wer sagt denn das? Fragte Mattes. Die wollten nicht befreit sein. Die wissen ja nicht, wie ihnen geschah. So redete man fröhlich, bis Büssing feststellte. Der hat die Hosenträger. Mattes, sein Hosenträger. Wo ist er geblieben? Und er schnippte die roten Gurte, auf denen Glasnost stand, auf Mattes dicke Brust. Hey, was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn totgeschlagen? In diesem kritischen Augenblick kam eine Schlosserbrigade in die Kneipe und setzte sich verlegen in einen Winkel. Sie zog die Aufmerksamkeit auf sich. Da sind sie ja, die Feinherren, die Werkzeugmacher. Die Arbeitslosen, das waren sie selbstverständlich, begriffen nicht, von wem die Rede war, und schwiegen fürs Erste. Der Hänfling schwang sich aber an ihren Tisch mit folgenden Worten. Mattes, dünn bist du geworden. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Ganz vom Fleisch gefallen. Mattes, der den Kollegen so angesprochen hörte mit seinem Namen, wartete atemlos, was der Schlosser antworten würde und wie er über seinen Zustand dächte. So vergeht der Ruhm der Welt. Euch war nicht zu helfen. Ich scheiße auf den Ruhm. Wir haben einen Haufen Geld gekriegt. Mattes wunderte sich, sein eigenes Wort zu vernehmen. Wie viel Geld? Sag es, Mattes. Ich weiß, was ich wert bin. 5.000. Ein Gelächter lohte auf. Mattes folgte verwirrt der Verhandlung, bei der er auf beiden Seiten stand. Der, die sich lustig machte, und der, über die gelacht wurde. Und schloss in seiner Einfalt die Jacke. Damit man den Zwiespalt nicht sähe. Stellt euch vor, ich halte die so in der Hand. So viel hatte ich noch nie auf einem Haufen. So gut war es mir noch nie gegangen. Das war ein Traum. Ich war ein anderer Mensch. Ein Arbeitsloser. Ein freier Mensch. Wie ist das möglich? Und ihm stürzen die Tränen aus den Augen, während er aufsteht und mit erhobenen Händen tanzt. Schwerelos sitzt Mattes auf seinem Stuhl und blickt in das Grauen auf sein Ebenbild. Mattes saß schwerelos auf seinem Stuhl und blickte in das Grauen. Auf sein Ebenbild, das ihm nicht glich. Wenn auch Büssing es mit seinem Namen ansprach, im Scherz, da er ihn, Mattes, meinte. Der Scherz hatte eine Bedeutung, von der er fürchtete, vollends irre zu werden. Denn jetzt wurde ihm erst bewusst, dass es sie besonders traf. Und ihm kam das alte Bewusstsein abhanden. Und er stand am Abgrund. Ein Schritt nur. Ein Sprung. Und sie würden das Höllengelächter hören. Und in der sogenannten Tiefe sein. Halt dich fest, Mattes, dachte er und hielt sich an der Tischkante. Denn ihn schwindelte. Er würde nie wieder er selber sein. Der Tänzer ist bis an den Tresen gelangt und lässt einen Hunderter auf die Gläser fallen. Mach sie alle voll. Die Runde zöllig. Und Witryschowski öffnete wie einst bei Schichtwechsel, wenn die Massen kamen, voll den Hahn. Es herrschte... Wer? Es herrschte Fröhlichkeit im Raum, wie gesagt, und alle waren sichtlich zufrieden und zweifelten nicht, dass es mit rechten Dingen zuging und sie gut bedient waren. Es war zu ihrem Wohl, dass die allgemeinen Wünsche, von denen man gezehrt hatte, zu dem privaten Interesse zusammenschnurrten, das man statt an den Hut in die Tasche steckt. Und wirklich, sagte Witryschowski zu jedem, auf dein Spezielles. Auf dein Spezielles. Als die vier dann aus dem Dunst der Kneipe traten, folgten ihnen die Arbeitslosen, die in ihrer Ecke bemerkt hatten, mit wem sie vertauscht wurden, den berühmten Werkzeugmachern, die wieder begünstigt waren und ihr Bier schlauchten. Mathis, Schlack, Schmidt und der Fels sahen sich auf der Straße umstellt. Schweineöde. Hier hatte sich die Geschichte zugetragen. Es kann sein, sagte einer der Schlosser. Es kann sein, dass wir einmal... Der kleine Fels holte aus und sofort war eine Rangelei im Gange. Es wurde nicht eigentlich zugeschlagen. Man drängte nur gegeneinander und machte sich den dunklen Raum streitig und schob sich über den schmierigen Gehweg. Ein emsiger Klumpen, als klebte man noch in einer Schicht zusammen. Es kann sein, dass wir einmal zusammen... Schließlich, indem die Trunkenen alarmten, hingen sie nur noch stumm und ächzend aneinander, Stirn an Stirn oder Wange an Wange gelehnt. Ein Denkmal von Krämer, das er nicht die Aufsteigenden nennen konnte. Es kann sein, dass wir einmal zusammen demonstrieren gehen. Das war eine Nacht, nach der sie nie wieder allein sein würden in ihrem Geweide. Dieses Röcheln, der Gestank des Biers, diese Umarmung bezeugten einen Zusammenhang, den alles ungeheurerweise hat. Vielleicht nicht immer. Vielleicht erst jetzt. Wie der Mensch seiner Gewissheiten verlustig in der Kälte steht. So die Menschheit, wenn sie der Überlegenheit ledig ist, des Wissens von ihrer besseren Welt. Sie verliert ihren Gleichsinn und ist am Rand der Tollheit. Sie schafft und vernichtet, erfindet und vergisst und erkennt sich nicht wieder in der Landschaft. Gefangen, entmachtet, verwandelt von der Natur, die sie ist und nicht ist, in ihrem fantastischen Zwiespalt. Wahnsinn, Vernunft. Die Körper lösten sich sachte und hielten sich an den Wänden und entfernten sich zwei schwarze Haufen in die Häuser fluchten. In den nächsten Tagen und Wochen arbeiteten sie wie die Türken. Mathis wagte kaum, sich seinen Fall zu buchstabieren, um bei Verstand zu bleiben. Er ging wie einer, der genesen muss, schonend damit um. Das Gewesene abgrundferne. Da waren Einbildungen gewesen. Wie konnte man aber wissen, was jetzt wirklich war? Dass sie jetzt nicht träumten. Wirklich wusste er, dass ihnen Recht geschah. Aber mit welchem Recht? Das war ein unentwirrbares Garn und auch Marx Engels hätte es nicht ausgefitzt. Das musste liegen bleiben, bis man den Faden fand. Die Geschichte schien ihm in seiner Einfalt, hatte verrückt gespielt. Und sie konnten sich bedanken, dass es nicht blutig zugegangen war in der Wechselstube, als es um große Beträge ging. Die Welt würde sich wundern und zu lachen haben für Jahrhunderte auf ihre Kosten. Und das war die Strafe, die mehr schmerzte als alle Streiche zusammen. Später, als sie freier die rohe Luft atmeten, an die sie gesetzt waren, sah man die dicken Männer selber lächeln. Und doch blieb etwas Dunkles und Ungeklärtes. Sie konnten nicht viel verloren haben, aber etwas Unvergessliches, das nicht wieder zu kaufen war. Sind Sie die Sieger der Geschichte? Keine Antwort. Wenn sie reden könnte, müsste sie sagen, diese Erfahrung müssen sie machen. Und es gibt genug Völkerstämme, die ums Verrecken gern solche Scherze mit sich treiben ließen, wenn es ihnen dann nur besser ginge. Sie ist rasch erzählt, nach einer Vorschrift, die sich an den Einzelnen hielt. Jetzt sind es viele. so wenig sie frei erfunden ist, sind doch alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen zufällig und nicht beabsichtigt, denn die Geschichte hat keine Absicht. Und was die vielen betrifft, müssen sie ihre äußern. Volker Braun. Die Geschichte von den vier Werkzeugmachern. Mit Hermann Bayer und Renate Krossner, Irm Hermann, Katrin Martin, Axel Wandke, Horst Lebinski, Bernhard Schütz, Hans-Peter Hallwachs, Cornelius Obonja, Udo Groschwald, Klaus Hecke, Thomas Neumann, Karl-Heinz Kuinski, Siegfried Pfaff, Peter Kainz und Volker Braun. Musik Wolfgang Florey. Es spielte das Scharun-Quartett mit Stefan Schulze, erste Violine, Stanley Dodds, zweite Violine, Ulrich Knörzer, Viola, David Rinniger, Violoncello. Ton Peter Kainz, Wenke Decker. Regieassistenz Robert Schön. Radiofassung und Regie Jörg Jannings. Dramaturgie Gabriele Bigott. Eine Produktion von SFB ORB mit dem Deutschlandfunk 1999.